Die Yacht in der Lagune. Mr. Abe Loeb blinzelte in die untergehende Sonne. Es drängt ihn irgendwie auszudrücken, wie schön das sei, aber Darling Lee, alias Miss Lily Wally, mit richtigem Namen Lilian Novak, kurz die goldhaarige Lee, White Lily, die langbeinige Lilian und wie man sie sonst noch mit ihren 17 Jahren nannte, schlief im warmen Sand, in einen flauschigen Bademantel gehüllt und wie ein Hund zusammengerollt. Deshalb sagte Abe nichts über die Schönheit dieser Welt. Er seufzte nur und rieb die nackten Zehen aneinander, weil ein paar Sandkörner dazwischen geraten waren. Draußen auf dem Meer liegt die Gloria Pickford und hier im warmen Sand schläft Darling Lee. Abe muss vor Glück stöhnen. Wie ein Baby schläft sie, die Kleine. Abe verspürt den unendlichen Drang, sie irgendwie zu beschützen. Eigentlich sollte ich sie wirklich heiraten, denkt er, und spürt dabei im Herzen einen schönen und schmerzenden Druck, eine Mischung aus fester Entschlossenheit und Angst, und deckt den schneeweißen Knöchel von Darling Lee mit einem Zipfel des Bademantels zu. Abe betrachtete die schön geschwungene Linie ihrer Hüfte und musste dabei aus einem unklaren Grund an Kunst denken. Darling Lee ist nämlich Künstlerin, Filmschauspielerin. Sie hat zwar noch in keinem Film mitgespielt, aber sie war fest entschlossen, die größte Filmschauspielerin aller Jahrhunderte zu werden. Und was sich Lee vornimmt, das führt sie auch aus. Das ist gerade das, was Mama Loeb nicht versteht. Eine Künstlerin ist eben eine Künstlerin und kann nicht wie andere Mädchen sein. Übrigens sind andere Mädchen auch nicht besser, entschied Mr. Abe. Zum Beispiel diese Judy auf der Yacht. So ein reiches Mädchen. Ich weiß doch, dass Fred in die Kajüte zu ihr geht. Jede Nacht, bitteschön. Während ich und Lee... Lee ist einfach keine solche. Ich gönne es Baseball, Fred, ja, meinte Abe großmütig. Er ist mein Freund von der Uni, aber jede Nacht. Das sollte ein so reiches Mädchen einfach nicht tun. Ich meine, ein Mädchen aus einer solchen Familie wie Judy. Und Judy ist nicht einmal Künstlerin. Die blau getönten, glänzenden, zarten, muschelschalenähnlichen Lieder von Darling Lee erbebten. Abe, ließ sie sich schläfrig vernehmen. Weißt du, woran ich denke? Dass man hier auf dieser Insel einen sagenhaften Film drehen könnte. Abe suchte, seine unglückseligen, behaarten Beine im feinen Sand zu verbergen. Eine hervorragende Idee, Darling. Und, was für einen Film? Darling Lee schlug ihre grenzenlos blauen Augen auf. Na, so einen. Stell dir vor, ich bin auf dieser Insel als Robinsonin, ja? Ein weiblicher Robinson. Das ist doch eine sagenhaft neue Idee. Ja, sagte Abe unsicher. Und wie wärst du auf die Insel gekommen? Ganz wunderbar, sagte ihre süße Stimme. Weißt du, unsere Yacht hätte einfach in einem Sturm Schiffbruch erlitten und ihr wärt alle ertrunken. Du, Judy, der Kapitän und alle. Fred auch? Fred kann nämlich hervorragend schwimmen. Die glatte Stirn zog sich in Fältchen. Dann müsste Fred von einem Haifisch gefressen werden. Ja, das gäbe eine sagenhafte Großaufnahme, klatschte der Darling in die Hände. Fred hat einen wahnsinnig schönen Körper dazu. Meinst du nicht auch? Abe seufzte. Und wie geht es dann weiter? Ja, und mich würde eine Welle bewusstlos an den Strand spülen. Ich hätte einen Pyjama an, den blau gestreiften, weißt du, der dir vorgestern so gut gefallen hat. Unter den zarten Lidern huschte ein schmaler Blick hervor, der den verführerischen Reiz des Weiblichen zutreffend darstellte. Eigentlich müsste es ein Farbfilm sein, Abe. Alle sagen, dass Blau wahnsinnig gut zu meiner Haarfarbe passt. »Und wer sollte dich hier finden?« fragte Mr. Abe sachlich. Der Darling dachte nach. »Niemand. Da wäre ich doch keine Robinsonin mehr, wenn es hier Menschen gäbe. sagte sie mit überraschender Logik. Deswegen wäre es doch eine so sagenhafte Rolle, Abe, weil ich immer allein wäre. Stell dir vor, Lily Valley in der Haupt- und einzigen Rolle überhaupt. Und was würdest du den ganzen Film über tun? Lee richtete sich auf und stützte sich auf den Ellbogen. Das habe ich mir schon ausgedacht. Ich würde baden und auf einem Felsenriff singen. Im Pyjama? Ohne, sagte der Darling. Meinst du nicht, dass das ein riesiger Erfolg wird? Du kannst doch nicht den ganzen Film über nackt spielen, murmelte Abe mit lebhafter Missbilligung. Warum nicht? Fragte der Darling unschuldig. Was ist schon dabei? Abe sagte etwas Unverständliches. Und dann, überlegte Lee, warte, ich hab's. Dann würde mich ein Gorilla entführen. Weißt du, so ein schrecklich zottiger, schwarzer Gorilla. Abe errötete und versuchte, seine verflixten Beine noch tiefer im Sand zu vergraben. »Hier gibt es doch keine Gorillas«, wandte er wenig überzeugend ein. »Doch, hier gibt es überhaupt alle möglichen Tiere. Du musst das mit den Augen eines Künstlers sehen, Abe. Zu meinem Teint würde ein Gorilla wahnsinnig gut passen. Hast du bemerkt, wie behaart Judys Beine sind?« »Nein«, sagte Abe, höchst unglücklich über das neue Thema. »Schreckliche Beine«, meinte der Darling und prüfte die eigenen Waden. »Und wenn mich der Gorilla im Arm hätte, würde ein junger, herrlicher Wilder aus dem Dschungel treten und ihn erlegen.« »Wie wäre er angezogen?« »Er hätte Pfeil und Bogen«, entschied der Darling ohne Zögern. »Und einen Kranz um den Kopf. Der Wilde würde mich gefangen nehmen und mich in das Lager der Kannibalen bringen.« »Hier gibt es keine«, versuchte Abe, die Insel Tarawara in Schutz zu nehmen. »Doch, die Menschenfresser würden mich ihren Götzen opfern wollen und Hawaii-Lieder dazu singen. Weißt du, solche, wie sie im Paradise Restaurant singen. Und der junge Menschenfresser würde sich in mich verlieben«, hauchte der Darling mit weit aufgerissenen, erstaunten Augen. »Und dann würde sich noch ein Wilder in mich verlieben, vielleicht der Häuptling der Kannibalen, und dann noch ein Weißer.« »Wo käme denn plötzlich ein Weißer her?« fragte Abe zur Sicherheit. »Das wäre ihr Gefangener. Vielleicht ein berühmter Tenor, der in die Hände der Wilden geraten ist, damit er im Film singen kann.« »Und wie wäre der angezogen?« Der Darling betrachtete seine großen Zehen. »Er müsste ohne alles sein, wie die Menschenfresser.« Abe schüttelte den Kopf. »Darling, das geht nicht. Alle berühmten Tenöre sind schrecklich dick.« »Das ist schade«, bedauerte der Darling. »Dann könnte ihn Freight spielen, und der Tenor würde nur singen. Weißt du, er würde ihn synchronisieren. Aber Fred wurde doch von einem Hai gefressen.« Der Darling wurde missmutig. »Du darfst nicht so schrecklich realistisch sein, Abe. Mit dir kann man überhaupt nicht über Kunst sprechen. Und der Häuptling würde mich ganz mit einer Perlenschnur umwickeln. Wo soll er denn die hernehmen? Hier gibt es eine Menge Perlen«, behauptete Lee. »Und Fred würde mit ihm aus Eifersucht auf einem Felsen über der Brandung boxen. Fred würde sich wahnsinnig gut als Silhouette gegen den Himmel abzeichnen. Meinst du nicht auch? Es ist doch eine glänzende Idee, hm? Beide würden dabei ins Meer fallen.« Der Darling strahlte. »Jetzt könnte die Großaufnahme mit dem Hai kommen. Da würde sich Judy aber ärgern, wenn Fred mit mir im Film spielen würde und ich würde den schönen Wilden heiraten.« Die goldhaarige Lee sprang auf. »Wir würden hier am Strand stehen, gegen den Sonnenuntergang, ganz nackt, und der Film würde ganz langsam ausblenden.« Lee streifte den Bademantel ab. »Und ich gehe ins Wasser.« hast keinen Badeanzug«, erinnerte sie Abe entsetzt und blickte sich besorgt nach der Yacht um. Aber Darling Lee schwebte bereits tänzerisch über den Sand zur Lagune. Plötzlich drang ein markerschütternder Schrei von der Lagune herüber. Abe richtete sich auf ein Knie auf, um besser sehen zu können. Darling Lee kreischt, winkt mit den Armen und wartet überstürzt an den Strand, wankt und spritzt um sich. »Was ist passiert, Lee?« ruft Abe und eilt ihr zu Hilfe. »Abe, Abe«, plärrt der Darling und bums, schon hängt sie nass und kalt an ihm. »Abe, da war irgendein Tier.« »Das war nichts«, beschwichtigt Abe. »Wahrscheinlich ein Fisch. Aber wenn es doch so einen schrecklichen Kopf hatte«, wimmert der Darling und bohrt sich mit der nassen Nase in Abes Brust. Abe will ihr väterlich auf die Schulter klopfen, aber auf der nassen Haut platscht das so. »Na, na, na«, murmelt er, »sieh doch, es ist gar nichts mehr da.« Lee blickt sich nach der Lagune um. »Aber das war fürchterlich«, hauchte sie und begann plötzlich zu kreischen. »Da! Da! Siehst du?« Ein schwarzer Kopf nähert sich langsam dem Ufer und sein Maul geht ständig auf und zu. Darling Lee kreischt hysterisch auf und rennt verzweifelt vom Wasser weg. Abe war unschlüssig. »Soll ich Lee nachlaufen, damit sie sich nicht fürchtet, oder soll ich hierbleiben, um zu zeigen, dass ich keine Angst vor dem Tier habe?« Er entschied sich natürlich für das Letztere. Er schritt aufs Meer zu, bis er knöcheltief im Wasser stand und blickte dem Tier mit geballten Fäusten in die Augen. Der schwarze Kopf hielt inne, wackelte sonderbar und sagte: »Tz, tz, tz.« Abe wurde es etwas mulmig, aber das darf man sich nicht anmerken lassen. »Was ist?« sagte er scharf in Richtung Kopf. Machte der Kopf. »Abe! Abe! Abe!« quietschte Darling Lee. »Ich komm schon!« ruft Abe und schreitet langsam zu seinem Mädchen. Noch einmal bleibt er stehen und dreht sich mit strengem Blick zum Meer um. Am Strand, wo das Meer seine ewigen und unbeständigen Muster in den Sand zeichnet, steht ein dunkles Biest mit einem runden Kopf auf den Hinterbeinen und wackelt mit dem Körper. Aus dem Meer tauchten weitere Schatten auf und rückten nun in einem breiten Halbkreis vor. »Jetzt sind es vielleicht schon 60«, zählte Abe. »Das Helle dort, das ist Darling Lees Bademantel, der Mantel, in dem sie vorhin geschlafen hat. Unterdessen sind die Tiere schon bei dem Hellen angelangt, das da im Sand ausgebreitet lag.« Da machte Abe etwas so Selbstverständliches und Unsinniges, wie jener Ritter bei Schiller, als er den Handschuh seiner Dame aus dem Löwenzwinger holte. Ohne Überlegung, den Kopf erhoben und mit geballten Fäusten schritt Mr. Abe Löb auf die Tiere zu, um Darling Lees Bademantel zu holen. Die Tiere wichen ein wenig zurück, flohen aber nicht. Abe hob den Mantel auf, schlang ihn um den Arm wie ein Torero seine Muleta und blieb stehen. »Abe«, jammerte es hinter ihm verzweifelt. Abe fühlte unendlich viel Kraft und Mut in sich aufsteigen. »Na, was ist?« sagte er zu den Tieren und machte noch einen Schritt auf sie zu. »Was wollt ihr eigentlich?« »Tz, tz«, schmatzte eines der Tiere und dann bellte es irgendwie quakend und greisenhaft. »Neif! Neif!« bellte es auch ein Stück weiter. »Neif! Neif! Abe! Hab keine Angst, Lee!« rief Abe. »Lee!« bellte es vor ihm. »Lee! Lee! Abe!« Abe glaubte zu träumen. »Was ist?« »Neif!« bellte das Tier und ließ etwas Weißschimmerndes wie Tautropfen, sah es aus, fallen. Aber es waren keine Tautropfen, weil es wegrollte. »Abe«, stammelte Lee, »lass mich hier nicht allein.« Abe fühlte keine Angst mehr. »Geh aus dem Weg«, sagte er und versuchte, das Tier mit dem Bademantel zu verscheuchen. Das Tier wich hastig und ungeschickt zurück. Jetzt konnte sich Abe ehrenvoll zurückziehen, aber Lee muss sehen, wie tapfer er ist. Er bückte sich nach dem weiß Schimmernden, das das Tier fallen gelassen hatte, um es sich anzusehen. Es waren drei harte, glatte, matt schimmernde Kügelchen. Abe hielt sie an die Augen, weil es schon dunkel wurde. »Abe!« kreischte der verlassene Darling. »Abe!« »Ich komm schon«, rief Mr. Abe. »Lee, ich habe etwas für dich. Lee, ich bring dir was.« Den Bademantel überm Kopf schwingend, lief Mr. Abe Loeb wie ein junger Gott über den Strand. Lee kauerte zusammengerollt auf dem Boden und zitterte. »Abe«, schluchzte sie, und ihre Zähne schlugen aufeinander. »Wie kannst du?« Abe kniete feierlich vor ihr nieder. »Lilly Wally, die Götter des Meeres, die Tritonen kamen, um dir zu huldigen. Ich soll dir ausrichten, dass seit Venus aus dem Schaum geboren wurde, keine Künstlerin einen so riesigen Eindruck auf sie gemacht hat wie du. Zum Beweis ihrer Bewunderung schicken sie dir«, Abe streckte die flache Hand aus, »diese drei Perlen. Schau.« »Quatsch nicht, Abe«, schniefte Darling Lee. »Im Ernst, Lee, sieh doch, das sind echte Perlen.« »Zeig«, fiebte Lee und griff mit zitternden Fingern nach den weiß schimmernden Kügelchen. »Abe«, hauchte sie. »Das sind doch Perlen. Das hast du im Sand gefunden?« »Aber Lee, Darling, Perlen findet man doch nicht im Sand.« »Doch«, behauptete der Darling. »Und sie werden aus dem Sand herausgewaschen. Siehst du, ich habe dir gesagt, dass es hier eine Menge Perlen gibt.« »Perlen wachsen in Muscheln unter Wasser«, sagte Abe fast sicher. »Ich schwör's dir, Lee, das haben dir die Tritonen gebracht. Sie haben dich nämlich gesehen, wie du gebadet hast. Sie wollten sie dir persönlich bringen, aber weil du solche Angst vor ihnen hattest, aber wenn sie doch so hässlich sind«, stieß Lee hervor. »Abe, das sind sagenhafte Perlen. Ich habe Perlen schrecklich gern.« An diesem Abend gab es an Bord der Gloria Pickford keinerlei Streitigkeiten persönlicher Art, nur die wissenschaftlichen Ansichten gingen lautstark auseinander. »Abe«, ließ sich Darling Lee vernehmen, »ich habe eine kolossale Idee zu einem Film. Was für eine etwas sagenhaft Neues. Weißt du, unsere Yacht würde sinken und nur ich würde mich auf die Insel retten können. Dort würde ich als Robinsonin leben.« »Was würden Sie dort anfangen?« wandte der Kapitän skeptisch ein. »Ich würde baden und so«, meinte der Darling schlicht. »Und dann würden sich die Meerestritonen in mich verlieben. Naja, und mir lauter Perlen bringen, weißt du? Genau wie in Wirklichkeit. Es könnte vielleicht ein Natur- und Kulturfilm werden. Meinst du nicht auch?« »Lee hat recht«, erklärte Fred plötzlich. »Wir sollten die Echsen morgen Abend filmen.« »Das heißt mich«, sagte der Darling, »wie ich unter den Meerestritonen bin.« »Und wer soll das filmen?« »Abe, damit er wenigstens etwas tut. Und Judy müsste mit irgendetwas leuchten, wenn es schon dunkel sein sollte.« »Und Fred?« »Fred hätte Pfeil und Bogen und einen Kranz um die Stirn, und wenn mich die Tritonen entführen möchten, würde er sie erlegen. Ne?« »Danke ergebenst«, sagte Fred grinsend. »Aber mir ist ein Revolver lieber. Und der Kapitän, glaube ich, sollte auch dabei sein.« Abe zwinkerte dem Darling zu, dass es Zeit zum Schlafen gehen und solchen Dingen sei. Lee ging folgsam. Weißt du, Abe, sagte sie in ihrer Kajüte, ich glaube, dass das ein wunderbarer Film werden wird. Ganz bestimmt, Darling, stimmte Abe zu und wollte sie küssen. Heute nicht, Abe, wehrte der Darling ab. Du musst doch einsehen, dass ich mich schrecklich konzentrieren muss. Nachmittags brachten sie den Filmapparat an den Strand der Lagune, ferner ein leichtes Maschinengewehr, einen Korb mit Essen und Bestecken, Gewehre, einen Plattenspieler und andere Kriegsmittel. All dies wurde mit Palmblättern ganz vorzüglich getarnt. Noch vor Sonnenuntergang nahmen drei bewaffnete Männer der Besatzung ihre Posten ein und der Kapitän trat seine Funktion als Oberbefehlshaber an. Dann wurde ein riesiger Korb mit einigen kleineren Utensilien des Fräulein Lily Valley an den Strand gebracht. Sodann setzte Fred mit Fräulein Judy über. Und dann begann die Sonne in ihrer vollen tropischen Herrlichkeit unterzugehen. Unterdessen klopfte Mr. Abe bereits zum 10. Male an die Kajütentür von Fräulein Lee. »Darling, es ist wirklich schon höchste Zeit.« »Gleich, gleich«, antwortete Darlings Stimme. »Ich bitte dich, mach mich nicht nervös. Ich muss mich doch anziehen, nicht wahr?« Endlich stößt das letzte Boot von der Yacht ab mit Fräulein Lily Valley an Bord, im weißen Badetrikot und durchsichtigem Dressinggown, in dem sie offensichtlich als Schiffbrüchige vom Meer ans Land gespült werden soll. Abe zieht das Boot an Land und hilft Darling Lee beim Aussteigen. »Lauft schnell zum Apparat«, flüstert die Künstlerin, »und wenn ich jetzt sage, fang an zu drehen.« »Aber man kann doch nichts mehr sehen«, gab Abe zu bedenken, »dann muss Judy leuchten.« Während Mr. Abe Loeb seinen Platz am Apparat einnimmt, sinkt die Künstlerin auf die Art des sterbenden Schwans in den Sand. »Ein Stück Bein muss man sehen können, Abe, ja? Jetzt!« Abe dreht die Kurbel. »Judy, Licht!« Aber es leuchtet kein Licht auf. Aus dem Meer tauchen schwankende Schatten auf und kommen auf Lee zu. »Lee!« ruft Abe. »Lee, lauf davon!« »Lee! Abe!« Jemand entsichert einen Revolver. »Nicht schießen zum Teufel!« zischt der Kapitän. »Lee!« ruft Abe und hört auf zu drehen. »Judy, Licht!« Langsam, geschmeidig erhebt sich Lee und streckt die Arme zum Himmel. Das hauchzarte Dressinggown gleitet ihr von der Schulter. Nun steht die blütenweiße Lilly da und hält die Arme anmutig überm Kopf, wie es Schiffbrüchige zu tun pflegen, wenn sie aus der Ohnmacht erwachen. Abe fing an, wie verrückt zu kurbeln. »Sakra, Judy, so leuchtet doch!« Naiv, Abe, Abe. Die schwarzen Schatten wiegen sich und kreisen um die blütenweiße Lee. Halt, das ist kein Spiel mehr. Lee streckt die Arme nicht mehr zum Himmel. Sie stößt etwas zurück und kreischt. Abe, Abe, es hat mich angefasst. In diesem Augenblick erstrahlt gleißendes Licht. Abe dreht eifrig die Kurbel. Fred und der Kapitän rennen mit den Revolvern zu Lee, die zusammengekauert im Sand hockt und vor Grauen erstarrt ist. Gleichzeitig werden in dem hellen Licht Dutzende, Hunderte von langen, dunklen Schatten sichtbar, die sich Hals über Kopf ins Meer stürzen. Gleichzeitig krachen zwei oder drei Schüsse. Im Meer wirbelt es schäumend. Zwei Matrosen haben sich mit einem Netz über etwas gestürzt, was sich unter ihnen windet und zappelt. Und das Licht in den Händen von Fräulein Judy geht aus. Der Kapitän knipste seine Taschenlampe an. »Kindchen, ist Ihnen nichts passiert?« »Es hat mich am Bein angefasst«, wimmerte Darling. »Fred, Es war entsetzlich. Nun stellte sich auch Abe mit seiner Taschenlampe ein. Es ging alles ganz prachtvoll, Lee, verkündete er polternd. Aber Judy hätte früher leuchten sollen. Es ging nicht, brachte Judy heraus. Es wollte nicht angehen, nicht wahr? Fred? Hm? Judy hat Angst gehabt, nahm sie Fred in Schutz. Ehrenwort. Sie hat es nicht absichtlich getan. Nicht wahr, Judy? Judy war beleidigt. Aber inzwischen kamen die zwei Matrosen herbei und schleppten in ihrem Netz etwas mit, was sich wie ein großer Fisch darin herumwarf. »Also hier ist es, Kapitän, und lebendig. Das Biest hat irgendein giftiges Zeug verspritzt. Meine Hände sind voller Blasen, Herr, und es brennt wie die Hölle.« »Mich hat es auch angefasst«, jammerte Fräulein Lee. »Leuchte mal, Abe.« »Leuchte mal, schau nach, ob ich keine Blasen habe.« »Nein, nichts ist da, Darling«, versicherte Abe. Um ein Haar hätte er die Stelle überm Knie geküsst, die sich Darling besorgt rieb. »Es war eiskalt. Puh«, beschwerte sich Darling Lee. »Sie haben eine Perle verloren, Ma'am«, sagte eine der Matrosen und reichte Lee ein Kügelchen, das er vom Sand aufgehoben hatte. »Um Himmels Willen, Abe«, schrie Fräulein Lee auf, »Sie haben mir wieder Perlen gebracht. Kinder, kommt, Perlen suchen, kommt. Hier sind bestimmt eine Menge Perlen, die mir die lieben Tierchen gebracht haben. Sind sie nicht entzückend, Fred, hä? Da ist auch eine Perle. Na und da«, drei Taschenlampen richteten ihre Lichtkegel auf den Boden, »ich habe eine riesige gefunden. Die gehört mir«, platzte Darling Lee heraus. Fred ließ sich Fräulein Judy eisig vernehmen. »Gleich«, sagte Fred, schob sich auf den Knien über den Sand. »Fred, ich will aufs Schiff zurück.« »Jemand wird dich schon hinbringen«, meinte Fred beschäftigt. »Kinder, ist das ein Spaß!« Drei Herren und Fräulein Lee glitten wie große Glühwürmchen weiter über den Sand. »Hier sind drei Perlen«, meldete der Kapitän. Zeigen Sie, quietschte Lee begeistert und rutschte auf den Knien zum Kapitän. Im selben Augenblick strahlte Magnesiumlicht auf und die Kurbel des Filmapparats ratterte. »So, jetzt seid ihr drauf«, verkündete Judy rachsüchtig. »Das gibt ein kolossales Bild für die Zeitungen. Amerikanische Reisegesellschaft sucht Perlen. Meeresechsen bewerfen Menschen mit Perlen.« Fred richtete sich auf. »Himmel, Judy hat recht, Kinder. Das müssen wir den Zeitungen geben.« Lee setzte sich. »Judy ist ein Darling. Judy, nimm uns nochmals auf, aber diesmal von vorn, ja? Da würdest du viel verlieren, Liebling«, meinte Judy. »Also wie soll der Titel lauten?«, polterte Fred. »Industriellentochter aus Milwaukee filmt fossile Echsen?« »Vorsinnflutliche Echsen huldigen Schönheit und Jugend«, schlug Abe poetisch vor. »Blödsinn«, protestierte Fred aufgebracht. »Zusammenstoß zwischen Menschen und Urweltechsen. Tapferer Kapitän greift vorsinnflutliche Ungeheuer an. Mensch, das muss knallig sein, so ein Titel.« »Extraausgabe«, schrie Abe. »Filmkünstlerin von Seeungeheuern überfallen. Sexappeal der modernen Frau siegt über urzeitliche Echsen. Fossile Echsen bevorzugen blond.« »Abe«, meldete sich Darling Lee zu Wort, »ich hab eine Idee.« »Was für eine?« »Zu einem Film? Das wäre ein sagenhaftes Ding. Abe, stell dir vor, ich würde am Strand baden.« »Dieses Trikot steht dir ausgesprochen gut, Lee«, sagte Abe schnell. »Nicht wahr? Und die Tritonen würden sich in mich verlieben und mich auf den Meeresgrund entführen, und ich wäre dort ihre Königin.« »Auf dem Meeresgrund?« »Ja, unterm Wasser, in ihrem geheimnisvollen Reich, weißt du? Sie haben da unten doch ihre Städte und alles.« »Darling, da würdest du doch ertrinken.« »Keine Angst, ich kann schwimmen«, sagte Darling Lee sorglos. »Nur einmal am Tag würde ich heraufkommen und am Strand frische Luft schnappen.« Lee führte Atemübungen mit schwellenden Brüsten und geschmeidigen Armbewegungen vor. »Ungefähr so, weißt du? Und am Strand würde sich jemand in mich verlieben. Vielleicht ein junger Fischer. Und ich in ihn. Schrecklich, seufzte Darling. Weißt du, er wäre so schön und stark und die Tritonen würden ihn ertränken wollen, aber ich würde ihn retten und dann zu ihm in seine Hütte ziehen. Und die Tritonen würden uns dort belagern. Na, und dann könntet ihr uns vielleicht retten kommen. Lee, sagte Fred ernst, das ist so blödsinnig, dass man es in der Tat drehen könnte. Ich würde mich nicht wundern, wenn der alte Jesse nicht einen Superfilm daraus machte. Fred sollte recht behalten. Zu gegebener Zeit wurde es ein Kassenschlager aus der Produktion der Jesse Loeb Pictures mit Fräulein Lily Wally in der Hauptrolle. Ferner wurden darin 600 Nereiden, ein Neptun und 12.000 Statisten als verschiedene vorsintflutliche Echsen verkleidet beschäftigt. Aber bevor es soweit war, kam es noch zu vielen anderen Ereignissen, namentlich erstens, das gefangen genommene Tier erfreute sich 2 Tage lang lebhaften Interesses bei der ganzen Gesellschaft. Am 3. Tag bewegte es sich nicht mehr, am 4. Tag begann es zu stinken und musste im Stadium der fortgeschrittenen Verwesung ins Wasser geworfen werden. 2. Was die vorgeschlagenen Zeitungsüberschriften angeht, so wurden fast alle in Hunderten und Aberhunderten Magazinen Amerikas und überhaupt der ganzen Welt verwendet. Sie wurden durch Schilderungen des ganzen Vorfalls ergänzt, mit vielen Einzelheiten und Bildern, wie beispielsweise mit dem Foto von Darling Lee unter den Echsen, dem Foto der Echse allein in der Badewanne, dem Foto von Lee allein im Badeanzug. Damit war die Karriere von Darling Lee gesichert. Sie lehnte es sogar ab, im Varieté aufzutreten und erklärte Zeitungsberichterstattern gegenüber, sich nur der Kunst widmen zu wollen. 3. Es gab allerdings Leute, die unter dem Vorwand des Fachwissens behaupteten, dass es sich keineswegs um urweltliche Echsen handele, sondern um eine Art Molche. Noch fachkundigere Leute behaupteten, dass diese Molchart wissenschaftlich unbekannt sei und deshalb gar nicht existiere. Damit war die Sache für längere Zeit wissenschaftlich erledigt. 4. Schließlich heiratete in angemessener Frist Mr. Abe Loeb Fräulein Judy. Sein bester Freund Baseball Fred war Trauzeuge bei der Hochzeit, die mit großer Pracht, unter Beteiligung zahlreicher hervorragender Persönlichkeiten des politischen, künstlerischen und anderen Lebens gefeiert wurde.